Whitney Elizabeth Houston, geboren am 9. August 1963 in Newark, New Jersey. Sie war eine US-amerikanische R&B-, Soul- und Popsängerin und Schauspielerin. Mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern und 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamant-Schallplatten sowie 6 Grammys gehört sie zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen. Whitney ist auch aufgrund ihrer 411 Auszeichnungen für ihre musikalischen und filmischen Schaffen laut dem Guinness Buch der Rekorde die am häufigsten ausgezeichnete Künstlerin aller Zeiten. Grundstein ihrer Karriere war ihre unverwechselbare Stimme, die 3 Oktaven umfasste. Durch ihr Schauspieldebüt 1992 reichte sie mit dem Film Bodyguard sowie mit dem Soundtrack der Bodyguard den Höhepunkt ihrer Karriere. Ihr erfolgreichster Song ist I Will Always Love You. Sie setzte sich auch von Beginn ihrer Karriere für wohltätige Zwecke ein. Daraufhin wurde von ihr die Organisation The Whitney Houston Foundation for Children gegründet. 1992 heiratete Whitney den R&B-Sänger Bobby Brown, geboren im Jahr 1969. Die beiden heiraten und haben auch ein gemeinsames Kind namens Bobby Christina, 1993 geboren und verstorben 2015. Die Ehe von Whitney und Bobby war von häuslicher Gewalt sowie Drogenmissbrauch geprägt. Daraufhin scheideten sich die beiden im Jahr 2007. Sie litt selber aber schon seit Mitte der 90er Jahre unter verschiedenen Formen von Drogenabhängigkeit, weshalb sie in den 2000er mehrere Entzüge durchmachte, aber leider alle ohne Erfolg. Whitney verstarb am 11. Februar 2012. Als Todesgrund wurde Ertrinken, chronischer Gebrauch von Kokain und eine Herzkrankheit festgestellt. Ihr Tod überraschte die Grammys Awards-Verleihung, die in dieser Nacht stattgefunden hatte. Ihr letztes Album ist Lizzie and Whitney Together.